nicht zu. Also die Schwenkbrote sind alle. Die Leute, die Bombs drauf haben, kriegen das Geld wieder zurück. An der Kasse hat man doch Vertrauensklappe oder irgendwas. Na jedenfalls. Also. Lass mich mal ausschmeißen, ich habe einen Scheißer. Also, es trug sich zu, dass einer in die Welt zog, um sein Glück zu finden. Ja, da hat es natürlich nicht gefunden, ne? Und dann ist er zu Hause nach Hause gekommen und alle hat es gefunden, Wahnsinn, ne? Dieser Song ist für alle von auswärts, die als Saarland dieses Girl lieben. Uwe Himmel begleitet uns auf einer 68er Gibson, stimmt das? Freundlicherweise gestiftet von Six and Four, Heiko, Bellong. Also ich möchte mal den ersten Vorsitzenden von unserem Fanclub vorstellen, hier vorne. Becker! Ist noch einer von unserem Fanclub da? Hat er? Hat er auch zwei? Hey, hey! Der Schorsch, der Fans, der Jürgen, mein Gott, wenn ihr schreibt. Wisst ihr, was das ein Abend ist? Sowas, so Programm und überhaupt hier alles auf die Bühne stellen. Wisst ihr das? Und ihr sind so strack, die Finger zusammen zu schlagen. Das macht doch, das macht doch Spaß. Hey! Oh ja, ganz gut. Gut, gut. Da hat es ja Kinder, da ist gestorben.